Nach diesen ging Jesus auf die andere Seite des Galiläischensees von Tiberias. Es folgte ihm aber eine große Menge, weil sie die Zeichen schauten, die er an den Kranken setzt. Jesus aber ging auf den Berg, und dort setzte er sich mit seinen Jüngern. Es war aber nahe am Passa, dem Fest der Juden. Da nun Jesus die Augen aufhob und wahrnahm, dass eine große Menge zu ihm komme, sagt er zu Philippus: Woher sollen wir Brote kaufen, dass diese essen können? Das sagte er aber, ihn zu versuchen. Denn er wusste, was er tun wollte. Antwortete ihm Philippus: Für 200 Denare Brot reichen nicht für sie, dass jeder nur ein wenig bekäme. Sagt zu ihm einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische, was ist das auf so viele? Sagt Jesus: Lasset die Leute sich lagern. Es war aber reiches Gras an dem Platze. So lagerten sich denn die Männer etwa 5000. Da nahm Jesus die Brote und dankte und verteilte sie an die da Sitzenden und ebenso von den Fischen so viel sie wollten. Wie sie aber satt geworden, sagt er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, dass nichts verloren gehe. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, welche die Essenden übrig gelassen hatten. Da nun die Leute die Zeichen sahen, die er setzt, sagten sie: Dieses ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen wollten und ihn entführen, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, allein. Wie es aber Abend wurde, kamen seine Jünger herunter an den See und bestiegen ein Schiff und fuhren über den See nach Kapernaum. Und es war schon finster geworden, und noch war Jesus nicht zu ihnen gekommen, und der See ward von starkem Windeswehen aufgewühlt. Da sie nun 25 oder 30 Stadien weit gefahren waren, schauten sie, wie Jesus auf dem See wandelte und nahe zum Schiffe herankam, und fürchteten sich. Er aber sagt zu ihnen: Ich bin es, fürchtet euch nicht. Da verlangten sie, ihn ins Schiff zu nehmen, und alsbald war das Schiff am Land, da wo sie hinfuhren. Tags darauf erwog die Menge, welche jenseits am See stand, dass kein weiteres Schiff da gewesen außer eines, und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Schiff gestiegen war, sondern seine Jünger allein abgefahren waren. Indessen kamen Schiffe von Tiberias in die Nähe des Ortes, wo sie das Brot gegessen hatten, nachdem der Herr Dank gesagt. Und da nun die Menge wahrnahm, dass Jesus ebenso wenig da sei als seine Jünger, bestiegen sie die Schiffe und fuhren nach Kapernaum, Jesus zu suchen. Und als sie ihn über dem See drüben fanden, sagten sie zu ihm: Rabbi, wann bist du hier gekommen? Antwortete ihnen Jesus und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr suchet mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Schaffet nicht die Speise, die vergehet, sondern die Speise, die zu ewigem Leben bleibt, welche der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat der Vater, Gott, versiegelt. Da sagten sie zu ihm: Was sollen wir tun, dass wir die Werke Gottes schaffen? Antwortete Jesus und sagte zu ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr glaubet an den, den er gesandt hat. Da sagten sie zu ihm: Was tust du denn für ein Zeichen, dass wir es sehen und glauben dir? Was schaffst du? Unsere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen, so wie geschrieben steht: Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Da sagte Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Moses hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot vom Himmel. Denn das Brot Gottes ist das, welches vom Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sagten sie zu ihm: Herr, gib uns allezeit dieses Brot. Sagte Jesus zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens, der zu mir kommt, wird nimmermehr hungern, und den, der an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr gesehen habt und glaubet nicht. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und nimmermehr werde ich den verstoßen, der zu mir kommt. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verlieren solle von allem, was er mir gegeben hat, sondern es auferwecken am jüngsten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn schaut und glaubt an ihn, ewiges Leben habe, und ich ihn auferwecke am jüngsten Tage. Da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt hatte: Ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist, und sagten: Ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie mag er nun sagen, ich bin vom Himmel herabgekommen? Antwortete Jesus und sagte zu ihnen, murret nicht zusammen. Niemand kann zu mir kommen, außer wenn ihn der Vater, der mich gesandt hat, zieht, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Es steht geschrieben in den Propheten, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der bei dem Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Nicht, dass den Vater jemand gesehen, der allein, der von Gott her ist, der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer da glaubt, hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dieses ist das Brot, das vom Himmel herabkommt, damit einer davon esse und nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn einer von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit, und zwar ist das Brot, welches ich geben werde, mein Fleisch für das Leben der Welt. Da vereiferten sich die Juden untereinander und sagten, wie kann uns dieser sein Fleisch zu essen geben? Da sagte Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esset und sein Blut trinket, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isset und mein Blut trinket, der hat ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isset und mein Blut trinket, bleibet in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater abgesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch der mich isset, um meinetwillen leben. Das ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist, nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und sind gestorben. Der dieses Brot isset, wird leben in Ewigkeit. Das sprach er in der Synagoge lehrend in Kapernaum. Viele nun von seinen Jüngern, da sie es hörten, sprachen, es ist eine schwere Rede das, wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger darüber murren, sagte er zu ihnen, das gibt euch Anstoß? Wenn ihr nun schaut den Sohn des Menschen dahin aufsteigen, wo er zuvor war? Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen, sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben, denn Jesus wusste von Anfang, welche es seien, die nicht glauben, und wer ihn verraten werde. Und er sagte, darum habe ich zu euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm denn verliehen vom Vater. Von da an nun traten viele von seinen Jüngern zurück und wandelten nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den 12, ihr wolltet doch nicht auch fortgehen? Antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Worte ewigen Lebens hast du. Und wir haben den Glauben gewonnen und erkannt, dass du bist der Heilige Gottes. Antwortete ihnen Jesus, habe ich nicht euch 12 ausgewählt? Und einer von euch ist ein Teufel. Er sprach aber von Judas, dem Sohne Simons des Iskarioten, denn dieser sollte ihn verraten, und war doch einer von den 12.